schwatzt wohl manches. Kein Mensch doch kann's verstehen, wie mochtest du sie in dem Sang entnehmen. Das hörte das Blut eines wilden Furz, der mir von ein Bild erblasste. Und letztes zündet die Zunge mir, da verstand ich der Vöglein Geschimpf. Da schlugst den Riesen, du, wir reizten dich im starken Wut zu bestehen. Ich führte Biene, ein falscher Zwerg, das Fürchte wollte mich lehren. Sonst wärst ein Aber, der in der Strafe reizte der Mund mich selbst. Seinen Lachen riss er mir auf. Er schuf das Spiel so scharf und hart, was der stärkste Feind ihm fiel. Da schweißt ich mir selbst, was der Schmied nicht konnte. Wehrlos, doch wär ich als sonst. Doch wer schuf die starken Stücke, daraus das Schwert du dir geschmeißt? Was weiß ich davon? Ich weiß allein, dass die Stücke mir nichts nützen, so wie das Schwert bin ich neu. Was weiß ich wohl auch? Was lachst du mich aus? Alter Frager, hör einmal auf, lass mich länger nicht schwatzen. Kannst du den Weg mir weisen zur Rede? Vermagst du's nicht, so halte dein Maul! Geduld, du Knabe, füg ich dich bald, so sollst du mir bieten. Das, wenn ich liebe, solange ich lebe, stand mir ein Alter stets im Wege, den hab ich nun fortgefegt. Kämpfst du noch länger, schleif dich mir entgegen, zieh dich vor, sag ich, dass du die Biene nicht fährst. So ins Gesicht. Was ist so wanderes Weise, wenn ihm bietet gegen ihr Bild? Doch darunter fehlt dir ein Auge. Das schlug dir einer gewiss schon aus, dem du so trotzig den Weg vertratst. Mach dich jetzt um, sonst könntest du leicht das andere auch noch verlieren. Ich seh, mein Sohn, wo du nichts weißt, da weißt du dir leicht zu helfen. Mit dem Auge, was als anderes mir fehlt, erblickst du selber das eine, was mir zu sehen verfehlt. Zum Lachen bist du mir lustig, doch hör, nun schwatz ich nicht länger. Geschwind, zeig mir den Weg deines Weges, ziehe dann du zu nichts anderem, achte ich nicht mehr zu. Drum sprich, so streng ich dich.